lebendiger Blut. Starke Männer in der großen Zeit, tote Zeugen der Vergangenheit. Ohne Furcht und Tadel an der See, Wikinger zwang niemand in die Knie. Schnell wie der Sturm wind waren sie bereit, Ruhm und Ehre galt es zu erringen. An jedem Ort und jederzeit, wo wir noch heute auf See raubsünden. Starke Männer in der großen Zeit, tote Zeugen der Vergangenheit. Ohne Furcht und Tadel war es sie, Wikinger zwang niemand in die Knie. Schlachtruf, der von den Bergen widerhallt, der Nordwind blies ihnen heftig ins Gesicht. Ein jeder wusste, er wird nicht alt, erobert Lünder, mehr wollten sie nicht. Starke Männer in der großen Zeit, tote Zeugen der Vergangenheit. Ohne Furcht und Tanne war es sie, Wikinger zwang niemand in die Knie. Schwert und Speere im eisigen Winter und in der Sommerglut.